Als sein Plan fertig ist, teilt Ivar Kreuger den Bankiers mit, er könne die Firma des Vaters retten und wolle dazu ihre Leitung übernehmen. Das ist mehr, als die Herren erwartet haben. Froh, den begabten jungen Mann auf ihrer Seite zu haben, helfen sie nach Kräften, den ersten Schritt für die Sanierung in die Wege zu leiten. Das Unternehmen soll in eine Aktiengesellschaft gewandelt und so das notwendige Geld für die Heilung beschafft werden. Der Plan geht auf. Der Börsengang spült die stattliche Summe von 4 Millionen Kronen in die Kasse. Und Ivar Kreuger beginnt sofort, sich in Unternehmen einzukaufen, die Werkzeugmaschinen für die Zündholzindustrie fertigen. Kurz darauf werden dort Rationalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen nach amerikanischem Muster durchgeführt. Diese Strategie ist neu im eher beschaulichen Wirtschaftsleben Schwedens und nicht zuletzt deshalb schon bald erfolgreich. Die Produkte werden besser, während ihre Herstellung gleichzeitig preiswerter wird. Auf die Bilanzen zeigt das wohltuende Wirkung. Auf die Bankiers macht es mächtig Eindruck. Im nächsten Schritt expandiert Ivar Kreuger in die Forstwirtschaft. Holz, so sein Gedanke, ist eine wesentliche Komponente für sein Geschäft. Und da kann es nicht falsch sein, seine Produktion selbst zu kontrollieren. Er wird damit unabhängig von Preisschwankungen auf dem Markt. Ja, er kann sie, statt auf sie reagieren zu müssen, sogar selbst mitgestalten. Das väterliche Unternehmen wandelt sich durch seine umsichtigen, nimmermüden Aktivitäten bald vom Sorgenkind zum Musterbetrieb. Doch das ist noch lange nicht genug. Ivar Kreugers Ziele sind dem konservativen unternehmerischen Denken seiner Zeitgenossen weit voraus. Als er beginnt, schwache Konkurrenten aufzukaufen und damit eine Marktbereinigung initiiert, von der nicht nur sein eigenes Geschäft profitiert. Auch manchen Mitbewerber kuriert der gesundende Markt, zumindest für eine Weile. An das deutsche Volk. Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges wird es kompliziert. Der internationale Handel wird strengen Restriktionen unterworfen. Blockaden der Mittelmächte tun ihr Übriges, um ihn zusätzlich zu beeinträchtigen. Die Märkte leiden enorm. Ivar Kreugers Konkurrenz hat darunter jedoch stärker zu leiden als sein wachsendes Firmenkonsortium. Denn er hat längst dafür gesorgt, dass er weitgehend autark agieren kann. Lediglich bei einigen Chemikalien ist er noch auf Einfuhren aus dem Ausland angewiesen. Und da er weiß, dass selbst der modernste Flammenwerfer an Bedeutung und Wirkung verliert, wenn es an Zündhölzern fehlt, ist mit dem Deutschen Reich bald ein Kunde gefunden, den er zuverlässig damit versorgen kann. Im Gegenzug erhält er die benötigten Chemikalien frei Haus. Nach dem Krieg fährt er nahtlos fort, Mitbewerber aufzukaufen. Er tut das so gezielt, konsequent, dass sich bald ein nationaler Trust, ein Monopol, abzuzeichnen beginnt. Seine Konkurrenten, das ist ihm von Anfang an klar, werden dem nicht tatenlos zusehen. So hat er sich bei Zeiten in den Besitz aller verfügbaren Fabriken für Pottasche und Phosphor gebracht, um jetzt in der Lage zu sein, widerspenstige Gegner förmlich auszuhungern. Seine Strategie ist so gnadenlos gestrickt, dass aller Protest und alle Gegenwehr sich als wirkungslos erweisen. Selbst der Größte der Branche zeigt sich bald notgedrungen verhandlungsbereit. Ivar Kreuger fusioniert mit seinen Zukäufen zur schwedischen Zündholzgesellschaft. Das Grundkapital beträgt 45 Millionen Kronen. 11-mal mehr als noch wenige Jahre zuvor der Börsengang der kleinen Firma seines Vaters erlöst hat. Der Anteil des cleveren Strategen am neuen Unternehmen ist allerdings deutlich kleiner als der seines größten Partners. Und so steht zwangsläufig die Machtfrage im Raum. Wer hat das Sagen in der marktbeherrschenden schwedischen Zündholzgesellschaft? Ivar Kreuger liefert die Antwort in Form einer für die traditionell geprägten Geschäftspartner schockierend skrupellosen Überraschung. Mit den Finanzreserven seines Bauunternehmens Kreuger und Toll erwirbt er gut ein Viertel aller Aktien der neuen schwedischen Zündholzgesellschaft. Weitere Zukäufe sind ihm allerdings nicht möglich. Die Hauptaktionäre verkaufen nicht an ihn, nicht ein einziges Papier. Zu sehr fürchten sie seine Schnelligkeit, seine Geschicklichkeit, seine Kälte und die wohlkalkulierte Rücksichtslosigkeit, mit der er seine Interessen durchzusetzen versteht. Sorgfältig achten sie darauf, dass seine Macht beschnitten bleibt. Die vielen Kleinaktionäre hingegen teilen diese Sorgen nicht. Es sind in der Hauptsache Männer, die in der Vergangenheit nicht sonderlich geschäftstüchtig waren und deren Firmen daher aufgekauft wurden. Sie haben ihre Unternehmen zwar verloren, sind gleichzeitig aber deutlich wohlhabender als zuvor, denn der Zündholz-Trust floriert. So sind sie nicht unwillig, ihre Aktien an Ivar Kreuger abzustoßen, zumal er überhöhte Preise zahlt. Er kauft, bis sein Aktienpaket groß genug ist, um von den Großaktionären nicht mehr überstimmt werden zu können. Es sei denn, sie verbünden sich alle gemeinsam gegen ihn. Doch auch hier weiß er eine Taktik, die er im Laufe seines Lebens zu wahrer Meisterschaft entwickeln wird. Die labilsten aus dem Kreis der eher Unambitionierten versorgt er mit gut dotierten Posten in seinem wachsenden Imperium und betraut sie mit Aufgaben, die sie nicht verstehen, die sie auch weder verstehen können noch verstehen sollen. Im florierenden Reich des Ivar Kreuger gibt es nur eine einzige Person, die seine Strategien, Taktiken, Manöver und Aktionen begreift. Ihn selbst. Niemand sonst durchschaut das komplexe Geflecht der rasanten, komplexer werdenden Geschäfts- und Finanztransaktionen. Niemand versteht zunächst auch, weshalb er seine Aufmerksamkeit plötzlich wieder der Firma zuwendet, die er lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt hat. Kurz und knapp, ohne große Rücksprache mit seinem langjährigen Partner, wandelt er Kreuger und Toll in eine Holding. Das ursprüngliche Baugeschäft lagert er in eine Tochterfirma aus und gibt sie ganz in die Hände seines Partners Paul Toll. Die Kontrolle über die neue Finanzholding hingegen übt er selbst und alleine aus. Ihr Sinn und Zweck, die Beschaffung von Kapital, Strömen von Kapital. Kreuger und Toll imitiert Aktien, deren Besonderheit darin besteht, dass sie garantiert hohe Dividenden ausschütten. Das macht sie schnell beliebt und begehrt. Und sie spülen die Summen in die Kassen, die Ivar Kreuger für seinen nächsten Coup braucht. Er reist durchs Land und sammelt jetzt all die Zündholzfirmen ein, die noch unabhängig und erfolgreich wirtschaften. Alle anderen hat er ja bereits aufgekauft. Um die Besitzer zu überzeugen, setzt er seinen legendär eloquenten Charme ein, gibt sich als gebildeter Gesprächspartner, seriöser Geschäftsmann und überzeugender Visionär. Meist sind die Angesprochenen geschmeichelt und bald guter Laune. Die optimale Voraussetzung, sie mit einer leicht überhöhten Offerte zum Verkauf zu bewegen, was in der Regel auch gelingt. Trifft er bisweilen auf einen Verhandlungspartner, der partout nicht verkaufen will, wechselt er unvermittelt die Strategie und beginnt zu drohen. Auch das kann er unerbittlicher als jeder andere, sodass nicht wenige schnell zu der Überzeugung gelangen, diesen Mann nicht zum lebenslang gnadenlosen Feind haben zu wollen. Doch genau das stellt er in Aussicht. Und so verkaufen sich schließlich doch, nicht selten zähneknirschend. Sollte auch diese Strategie nicht aufgehen, wechselt er die Taktik ein weiteres Mal. Eben noch skrupellos drohend, wandelt er sich jetzt in wenigen Augenblicken zum lächelnden Grand Seigneur, der nonchalant einen Stift hervorzieht, einen Blankoscheck unterschreibt, ihn dem Kontrahenten reicht und ihn auffordert, selbst den Betrag einzutragen, der dort seiner Meinung nach hingehört. Zusätzlich bietet er einen Posten im Aufsichtsrat, gut dotiert und auf Lebenszeit. Diese Offerte wirkt immer.